رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جازه عنا عن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، بما إن شاء الله بات من الحديث إنما الأعمال بالنيات. Okay. Die Taten sind nach ihren Absichten. Und jeder, für jeden ist das, was er beabsichtigte. So, wessen Hijra für Allah und sein Gesandter ist, dann ist eine Hijra für Allah und seinen Gesandten. Und wessen Hijra für eine Dunya und eine Frau, die er heiraten will, dann ist eine Hijra für das, wozu er Hijra gemacht hat. Ibn Rajab sagt, was aber die Nia betrifft, mit der Bedeutung, die Al-Fuqaha, die vom Fuqaha verwendet wird oder erwähnt wird, nämlich die erste Art der Nia. Wir haben ja gesagt, es gibt zwei Arten der Nia. Die eine Art ist was, die erste Art ist was? Und die Ibadat voneinander zu unterscheiden. Yani, um zu unterscheiden, Salat al-Dhuhr von Salat al-Asr, Salat al-Maghrib von Salat al-Isha. Ja? Und die zweite Art ist ja die Nähe der Aufrichtigkeit. Was beabsichtige ich mit meiner Tat? Also die erste Nähe, die erste Art der Nähe ist, was will ich überhaupt machen? Und die zweite Art, was beabsichtige ich mit das, was ich tue? Was bezwecke ich? Ja? So, was die erste Art der Nähe betrifft, das ist die Art, die vom Fuqaha erwähnt wird, nämlich die Ibadat voneinander zu unterscheiden und auch die Ibadat von die Adat, also von was? Gewohnheiten, ja, ich esse. Ja? Aber wenn ich esse für Allah subhanahu wa ta'ala, damit ich stark bin, damit ich Qiyam al-Layl zum Beispiel machen kann, dann ist es eine, keine Gewohnheit mehr, sondern eine Ibadat. Ja? So. Denn zum Beispiel das Unterlassen von Essen und Trinken, dass du nicht isst und nicht trinkst, kann manchmal aus Wut passieren. Ich will nicht essen, ich will nicht trinken. Okay? Und manchmal aus Krankheit. Ja, weil du nicht fähig bist, nicht in der Lage bist zu essen und zu trinken. Und manchmal aus Unterlassen der Begierden für Allah subhanahu wa ta'ala. So benötigt man im Siyam, im Fasten, eine Niyya, die diese, das was ich tue, von das, was ich gewöhnlich tue, unterscheidet. Okay? Damit ich diese Art von Unterlassen von Essen und Trinken von der anderen Gewohnheiten des Unterlassen des Essen und Trinken unterscheidet. Verstanden? Ebenso die Ibadat. Wie beten, fasten. Davon ist was, was Fard ist, was Pflicht ist. Beten, fasten und so weiter. Die fünf Gebete, Ramadan und so weiter. Das ist Fard. Es gibt aber auch Nafil. Nafila, yani. Ha? Yani, ich mache es freiwillig. Okay? Und die Pflicht unterscheidet sich, ja, in viele Arten. Auch die Pflichtgebete sind fünf Gebete, ja. Manche sind davon am Tag, andere sind abends. Ebenso der verpflichtende Saum, Siyam, ja. Fasten. Manchmal ist es Siyam Ramadan. Manchmal ist es Siyam Kafara. Ja, du hast was getan und du musst Buße dafür machen. Hast zum Beispiel Halaft, ja, und so weiter. Oder yani, du hast ja etwas geschworen, hast es nicht eingehalten, kannst keine 60 Armen speisen, dann musst du fasten. Ja. Oder Nadr. Das ist Nadr, das du gesagt hast. Bittest Allah, wenn das und das passiert, dann werde ich zum Beispiel fasten. Dann ist das verpflichtend. Ja? All das unterscheidet sich nur mit was? All das ist immer das Gleiche. Die Art und Weise, Unterlassen von Essen und Trinken. Aber all das unterscheidet sich durch die? Nee. Stell dir vor, du stehst heute auf. Ja? Und du hast einfach vergessen, zu essen, zu trinken. Kannst du einfach so sagen, vom Maghrib, okay, dann noch eine halbe Stunde. Und dann habe ich heute gefastet. Geht gar nicht. Warum? Weil die Nähe von Anfang an fehlte. Okay? Ebenso als Sadaqa. Ja, Spenden. Manches davon ist manchmal Sunna oder empfohlen oder freiwillig. Und manches davon ist manchmal Fard. Wie als Zakat zum Beispiel ist Fard. Ja? Und manchmal ist es eine Buße, die du bezahlen musst, wenn du zum Beispiel 60 Arme speisen musst. Ja? Und all das unterscheidet sich nur durch die Nähe. So fällt das unter der allgemeinen Aussage vom Prophet sallallahu alaihi wasallam: Jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Und darüber ist eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Denn von ihnen sind welche, die Niyya nicht für das Pflichtgebet verpflichten. Ja, nee, dass du bestimmt dieses Gebet, ja, beabsichtigst. Das heißt gleich vor das Gebet. Sondern es reicht bei ihnen, dass du die Pflicht, die Erfüllung der Pflicht in dieser Zeit beabsichtigst. So dass du nicht gleich vor das Gebet immer, verstehst du? Auch wenn er in dieser Augenblick nicht daran denkt, dass er jetzt betet oder so, yani, dass er jetzt gleich Dhuhr beten wird, auch wenn er vorher schon das hatte, Khalas. Okay, das sind manche Gelehrten. Und das ist eine Überlieferung von Imam Ahmed. Okay. Und auf diese Aussage folgt, dass wenn jemand ein Gebet versäumt, am Tag oder an Nacht, ja, und vergessen hat, ja, ein bestimmtes Gebet, dass er drei Gebete nachholen muss. Weil die sagen, es reicht, dass du heute in der Früh beabsichtigt hast, dass du Fajr, Dhuhr und Asr beten wirst. Okay? Verstanden? Jedoch, die Gelehrten sagen, und eine Gruppe von Gelehrten sagte, dass man für den Fasten von Ramadan keine bestimmte, ja, spezifische Niyya benötigt. Sondern es reicht, dass du Anfang Ramadan sagst, du wirst Ramadan fasten. Nicht für jeden Tag, ja. Okay, verstanden jetzt? Weil diese Zeit gibt es keine anderen Fasten. Die sagen, in dieser Zeit, ja, diese Art von Nähe ist nicht nötig, weil die sagen, diese Art von Nähe ist zu unterscheiden der Ibadat. Ja, aber in Ramadan gibt es nur eine Art von Fasten. Also wozu brauche ich diese Art von Nähe? Also reicht, wenn ich am Anfang des Monats das beabsichtige. Das ist auch eine Überlieferung von Imam Ahmed. Und von einigen wurde erzählt, dass sie sagen, dass der Siyam Ramadan, dass der Fasten von Ramadan überhaupt keine Niyya benötigt. Ja. Weil es selbst bestimmt ist, yani. Das ist etwas, was yani automatisch da ist. Okay? Und es wurde von der Ausai erzählt, dass die Zakat ebenso ist, dass sie einfach, du brauchst nicht ja immer wieder die Absicht zu machen, sondern es ist eine allgemeine Beabsichtigung, wie Al-Hajj, ja. Okay? Und Abu Hanifa sagte, wenn er den ganzen Anteil ohne Nähe, ja, spendet, brauchte er keine spezifische Nähe für, wenn er den ganzen Nisab, ja, den ganzen Anteil, was er für Zakat bestimmt ist, wenn er das Ganze ohne Nähe, ja, dann ist das, ja, ne, als hätte das dieser Kaffee für ihn ersetzt. Okay, und es wurde vom Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er einen Mann hörte, dass er in Al-Hajj Talbiya, ja, labbaik Allahumma labbaik, okay, für einen anderen machte. Okay, der Prophet hörte einen Mann, der diese Talbiya für jemanden anderen machte. Dann sagte er, hast du schon für dich selber Hajj gemacht? Er sagte, nein. Er sagte, das ist dann für dich. Und dann mach den Hajj für jemanden anderen. Du kannst ja Hajj für jemanden anderen machen. Aber davor musst du was? Für dich zuerst was machen. Und über die über die Sahha oder über den Grad dieses Hadithes wurde gesprochen. Jedoch ist es sahih, authentisch von Ibn Abbas und anderen. So, was versteht man von diesem Hadith? Der Mann hat beabsichtigt eigentlich was für den anderen. Aber der Prophet hat ihn gefragt, er hat gesagt, nein, er hat gesagt, dann gilt das für dich. Obwohl eine andere Absicht was vorher hatte. Okay? Und dann mit diesem Hadith, oder durch diesen Hadith nahmen Al-Shafi'i und Ahmad, von das, was bekannt von ihnen ist und von und andere, dass die Hajj, die Pflicht, der Pflicht-Hajj, der eine Mal, die eine Mal, dass die fällt, die Pflicht fällt, ja, Khalas hast du erledigt, durch die Nähe von Hajj allgemein, wenn du den Hajj allgemein beabsichtigt. Egal, ob er jetzt ja, es freiwillig beabsichtigte oder nicht. Okay? Und für ein Hajj ist es keine Bedingung, dass du spezifische Nähe hast. So, wer Hajj macht für jemanden anderen und für sich selber noch kein Hajj gemacht hatte, dann fällt das auf ihn. Okay? Ebenso, wenn er wegen another, er hat was Allah Azza wa Jalla versprochen, dass er, wenn das und das passiert, wird er Hajj machen. Und er hat noch nicht die Pflicht Hajj gemacht, dann gilt das was? Das Hajjat al-Islam, ja. Okay? Also Hajj, was auch von Arkan al-Islam ist. Und es ist auch bestätigt von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er ein Hajjat al-Wada', also ein Abschiedshajj, nachdem sie alle mit ihm reingekommen, ja, und sie Tawaf gemacht haben und Sa'i zwischen Safa und Marwa und so weiter, hat er ihnen befohlen, dass sie ihren Hajj unterbrechen und eine Umrah machen. Okay? Und zwar eine Umrah machen. Okay? Obwohl, ihr wisst ja, man kann Hajj und Umrah zusammen machen, oder man kann nur Hajj zusammen machen und so weiter. Ja? Mutamatta und Muqrin und Mufrid, das ist ein eigenes Kapitel. Auf jeden Fall, obwohl sie anders beabsichtigt hatten, hat ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass sie es ändern. Okay? Und von diesen Hadithen haben Imam Ahmad, dass man den Hajj ändern kann, yani, dass man den Hajj unterbrechen kann, yani nach dem Hajj, dass man was anderes macht. Entweder lasst man das mit der Umrah oder man kann das machen, lasst man das mit der, ja, dem Hajj, dass man das yani ändern kann. Okay. Jedoch haben ihn die meisten Fuqaha widersprochen, wie Malik und Schafi und Abu Hanifa. Okay. Auf jeden Fall, was mich davon interessiert, ist ganz einfach die erste Art der Nähe ist dafür da, um die Ibadat voneinander zu unterscheiden. Ich will jetzt nicht so viel in dieser Meinungsverschiedenheiten reingehen. Hauptsache, man versteht, dass die erste Art der Nähe dafür da ist, um was? Um die Ibadat voneinander zu unterscheiden oder die Ibadat von den Gewohnheiten zu unterscheiden. Okay? Und im Endeffekt bekommst du das, was du beabsichtigt hast und nicht das, was du im Nachhinein machst. Okay? Ja, wenn du etwas beabsichtigst, im Endeffekt hast du deine Absicht, egal ob das die gleiche Art ist, wie wir dem Beispiel gegeben haben, mit Unterlassen des Essens und Trinken. Okay, du kannst es aus verschiedenen Gründen machen. Aber welches nimmt Allah Azza wa Jal? Das, was du für ihn, Subhanahu wa Ta'ala, machst, mit der Absicht, dieses eine Fasten, das du von den anderen Gewohnheiten unterscheidest. Okay. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Du kannst den Mund wieder aufmachen.